Dialoge, Seite 43. In deinem Lande, im Jahre 1793, hast du gesehen, wie die französischen Kopfabschneider die Monarchie behandelt haben. Das Volk hat seine Souveränität durch die Hinrichtung seines Königs bejaht, dann aber hat es sich aus allen seinen Rechten nichts gemacht. Es hat sich einem Robespierre, einem Barras, einem Napoleon verschenkt.